Nein, nothing. Heute machen wir Unterricht auf Russisch. Ukrainisch. Oder Ukrainisch. قلت تعرف أن درس بالأوكراني. بالأوكراني، عشان حدا ما يفهم. هو الله يستر. ليش؟ يلا. خير إن شاء الله. طيب يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam, die Wege zu Bulugh al-Maram, und wir sind bei Buch von At-Talaq, das wird von der Scheidung. كتاب الطلاق هو لغة حل الوثاق، هو لغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليدين بالخير أي كثير البذل والإرسال فهما بذلك. وفي الشرع حل عقد التزويج، قال إمام الحرمين، هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. الطلاق حل عقدة الزواج. وطبعا الطلاق في ديننا جائز، الطلاق في ديننا جائز. والحديث الأول وهو حديث مشهور على ألسنة الناس ولكنه ضعيف، لكنه ضعيف، وسبحان الله هذا الحديث كثيرا ما يستعمله الناس. عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله، والحديث كذلك الدارقطني والبيهقي رجح الإرسال. يغوى هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل للناس شيئا ويبغضه الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض أهل العلم قال في الحلال أشياء مبغوضة، وإن الطلاق أبغض هذه الأشياء، فيكون البغض مجازا عن كونه لا ثواب فيه، يعني ما في ثواب في الطلاق ولا قربة في فعله. ولكن يا أخوة، باعتبار أن هذا الحديث ضعيف، باعتبار أن هذا الحديث ضعيف، فذاك ما يستطيع الإنسان يقول بذلك. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أعوذ بالله منك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك. فلو كان الطلاق لا يجوز أو كان الطلاق مكروه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها. فذاك هذا الحديث ضعيف، وانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. Das Buch von der Scheidung oder von At-Talaq. At-Talaq in der Sprache bedeutet, dass man etwas entbindet, die Entbindung, oder dass etwas verlassen wird, oder dass etwas geschieden ist. Und in der Religion, das ist die Entbindung des Ehevertrages. Entbindung des Ehevertrages. Und das war auch in der vorislamischen Zeit bekannt, dieses Wort. Und der Islam hat das bestätigt. Auf jeden Fall, At-Talaq ist natürlich die Trennung zwischen zwei Eheleuten. Und da gibt es dafür bestimmte Regeln. Und da werden wir in diesem, inshallah, in diesem Kapitel über diese Regeln sprechen. Natürlich, At-Talaq ist erlaubt in unserer Religion. Das kann auch manchmal besser sein für die Eheleute. Und das erste Hadith, was wir behandeln werden, ist Hadith Nummer 993. 993. Der Ibn Umar radiallahu alayhi sagte, der Prophet sallam, hätte gesagt, das Gehasste von dem Erlaubten bei Allah ta'ala ist die Scheidung oder At-Talaq. Diese Überlieferung wurde bei Abu Dawud ibn Majah und bei Al-Hakim überliefert, aber diese Überlieferung ist schwach. Das ist schwach und die Schwäche hat Abu Hatim, Ad-Daraqutni und Al-Bayhaqi festgestellt. Und das ist in Da'if Abi Dawud. Das wird diese Überlieferung, Barakallahu fikum, diese Überlieferung, die bekannt, die sehr bekannt bei den Leuten ist, die sagen ja, Scheidung ist gehasst von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt nicht, dass eine Person sich von seiner Frau scheiden lässt. Diese Überlieferung ist nicht authentisch und da kann man das nicht sozusagen als Beweis nehmen. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala etwas nicht erlaubt und dann hasst, das geht nicht. Aber einige Gelehrten sagen, wenn diese Überlieferung natürlich stimmen würde, dann heißt das, es gibt doch von den erlaubten Dingen etwas, was nicht gemocht ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und für At-Talaq gibt es keinen Lohn. Für At-Talaq gibt es keinen Lohn. Und deshalb ist hier damit gemeint. Das bedeutet, wenn man Scheidung macht, dann bekommt man keinen Lohn dafür, dass man Scheidung gemacht hat. Und wichtig ist auch hier etwas zu verstehen. Und zwar, wäre At-Talaq etwas Gehasstes, dann hätte der Prophet Muhammad s.a.w. das nicht gemacht. Weil die Frau, die kam zum Propheten Muhammad s.a.w. und sie hat gesagt, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dir. Der Prophet s.a.w. sagte, geh zurück zu deiner Familie. Und er hat sich von ihr scheiden lassen, bevor der Prophet s.a.w. mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat. Deshalb, wenn wir sagen, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist, dann sollte man das nicht nehmen. Aber subhanallah, diese Überlieferung ist so bekannt bei den Leuten. Ich meine, immer wenn die Leute über die Scheidung sprechen, dann sofort kommen sie mit dieser Überlieferung. Sagen sie, ah, abradul halali ila Allah talaq und aufpassen und so weiter. Aber das ist nicht authentisch. Wa an ibn Umar, annahu tallaqa mra'atahu wa hiya ha'id. Fi ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء الحديث عند البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي أخرى للبخاري وحسبت تطلقه وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فيطلق أو ليمسك هذه كلها روايات في هذا الحديث والروايات في هذا الأمر مضطربة جدا يا أخو مضطربة جدا في قضية هل حسب الطلقة أم لا زوجة ابن عمر رضوان الله عليه وعليها طلقها ابن عمر وهي حائض طلقها فعمر رضوان الله عليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يرجعها ثم ليمسك حتى تطهر، فينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال مره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة. واختلف أهل العلم بالمراجعة في ذلك، يعني أو بالرجعة في ذلك، هل هي واجبة قاله مالك أم هي، ورواية عن أحمد، الآخرون يرون أنها ليست بواجبة إنما مستحبة، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، دليلا على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني. الطهر الثاني، وذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك، وأما أبو حنيفة فيرى أنه في الطهر الثاني مندوب، يعني الانتظار إلى الطهر الثاني. قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة، فالتحريم كان لأجل الحيض، لأجل الحيض. أما إذا كانت حامل، لأن الحامل ما عندها حيض، فيجوز له أن يطلقها. وفي رواية قبل أن يمس، وفيه دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور، جمهور العلماء، وقال بعض المالكية أنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض. صار عندنا الآن مسألتان، مسألة أن يطلق وهي حائض، وأن يطلق في طهر مسها فيه، يعني جمعها فيه. فالصحيح أنه لا يطلق في طهر مسها فيه، ولا يطلق وهي حائض، وينتظر إلى الطهر بعد الأول. قال ثم تطهر، وفي رواية عند النساء، عند النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها، يعني تطهر أول شيء، هو مسها في مسها في الطهر فحاضت، فلا يمسها الطهر الثاني حتى تحيض، وبعد الحيض يقرر إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، فهذا هو وقت ابتداء العدة. والطلاق البدعي، في عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. أما الطلاق السني الذي يكون على السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه، ما جامعها وهي طاهر، فيقول لها مرة واحدة طالق. أما الطلاق البدعي فهو أنواع، ومنها أن يطلقها في، من هذا، من هذه الأنواع أن يطلقها في الحيض. ولكن المشكلة هي في رواية البخاري وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة، فهو قال حسبت علي تطليقة، ولكن من حسبها ما نعلم. فإذا كان عمر الذي حسبها أو ابن عمر الذي حسبها فليست بحجة، ما فيها دليل. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها فهي تعتبر إذن الطلاق حتى ولو كان في الحيض يعد تطليق. ولكن في هذا اختلاف كثير بارك الله فيكم. وقد ورد يعني جاء أن الحاسب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما في شيء واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسبها وحسب التطليق، ولكن ما في. أما في قول ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة، أتى سائل إلى ابن عمر وسأله عن الطلاق، فقال له ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. أي هذا الأثر دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لقوله ذلك لقول ابن عمر كذلك أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أراجعها، أمرني أن أراجعها. طبعا هناك من يقول أن الطلاق من العلماء أن الطلاق في الحيض لا يقع، هناك من يقول أنه يقع لرواية مسلم. انتبهوا الآن رواية مسلم عن ابن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، فردها علي ولم يرها شيئا، ما حسبها. ولكن بعض أهل العلم قالوا ولم يرها شيئا زيادة منكرة لم يقلها، ومنهم من حمل ولم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ. وهناك من أهل العلم من يرى أنها لا تقع، وهناك من يرى أنها تقع. وأما قوله فليراجعها، قالوا لا رجع إلا بعد الطلاق، فهذا غير ناهض للاحتجاج به، لأن الرجعة المقيدة بعد الطلاق عرف شرعي متأخر، فهي لغة عامة، يعني رجع زوجتك، لا مو ضروري أنه وقعت الطلقة، حتى لو قال له مره فليراجعها. والحديث دليل على تحريم الضوء، وأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي، حتى لو كانت مراضي أو الولي مراضي، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وكذلك الحديث دليل على أن الحامل لا تحيض، لقوله طاهرا أو حاملا، وأنه يجوز أن يطلق الحامل، ولكن العدة تكون إلى الوضع. فهذه الأمور. طبعا في هناك دليل آخر، قال أهل العلم أن هذا الطلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فرد العمل. فلذلك بعض أهل العلم يقول باعتبار أنه هذا طلاق بدعي، فالطلاق البدعي ما يقع، لهذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، فلذلك لا يعلم نص نبوي واضح على أنها عدت طلقة إلا لما قال وحسبت تطليقة، ولكن من حسبها الله أعلم. هناك من قيل من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها، لأنه ابن أبي ذئب روى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، ولكن الله أعلم في ذلك. فالحديث فيه اضطراب شديد في هذه المسألة، والأهل العلم اختلفوا اختلافا شديدا في هذا. بارك الله فيكم. dieses Thema, ich weiß, ich habe lange auf Arabisch gesprochen. Man kann auch länger in diesem Zusammenhang sprechen, weil diese Sache so heikel ist, dass wir, das ist eine sehr umstrittene Sache zwischen den Gelehrten. Das ist Hadith 994, und zwar Ibn Umar radhiyallahu alayhi sagte, Ibn Umar radhiyallahu alayhi hat sich von seiner Frau scheiden lassen, und während ihre während ihrer Menstruation, während sie Blutphase gehabt hat. Zur Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu, der Vater von Ibn Umar, ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er fragte ihn danach. Der Prophet sagte ihm, befehle ihm, dass er sie zurücknimmt, dann soll er mit ihr nicht anfangen, das bedeutet intim, bis sie die reine Phase bekommen hat. Und dann, dass sie ihre Menstruation bekommt und dann die reine Phase, dann, wenn er will, dann kann er sie behalten. Und wenn er will, da kann er sich von ihr scheiden lassen, bevor er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das ist die Wartezeit oder das ist der Anfang der Anzahl Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat für die Scheidung von Frauen. Diese Überlieferung ist bei Bukhari Muslim. Und in der Überlieferung bei Muslim befehle ihm, dass er sie zurücknimmt, dann kann er oder soll er sie scheiden lassen, wenn sie in Reinphase ist oder auch schwanger ist. Und bei Al-Bukhari, und es wurde, eine Überlieferung bei Al-Bukhari, es wurde ein Scheidungswort gezählt. Es wurde ein Scheidungswort gezählt. Und bei Muslim, Ibn Umar wurde gefragt. Jemand kam zu Ibn Umar und sagte ihm, ich habe mich von meiner Frau scheiden lassen. Ibn Umar sagte, du hast dich einmal oder zweimal von deiner Frau scheiden lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir befohlen, dass ich meine Frau zurücknehme und dann behalte sie, das wird, ich lasse mich nicht scheiden, bis sie ihre Periode bekommt. Und nochmal bekommt, zweimal. Und dann soll ich ihr Zeit geben, bis sie ihre Reihenphase hat. Dann kann ich mich von ihr scheiden lassen, bevor ich mit ihr intim geworden bin. Aber du hast dich von deiner Frau dreimal scheiden lassen. So hast du dich deinem Herrn widersetzen oder widersetzt, was er befohlen hat bezüglich Scheidung deiner Frau. Und in einer anderen Überlieferung, und das ist bei Abu Dawud, Abdullah ibn Umar sagte, er hat sie zu mir zurückgebracht und er hat das nicht gezählt oder als nichts gesehen. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn sie ihre Reinphase hat, dann soll er sich von ihr scheiden lassen oder er soll sie behalten. Jetzt durch diese, einmal bei Al-Bukhari Muslim, einmal bei Al-Bukhari, einmal bei Muslim, einmal bei Abu Dawud, und das sind alle Überlieferungen bezüglich dieser Geschichte von Ibn Umar. Und das ist sehr umstrittenes Thema, barakallahu fikum. Das hat damit zu tun, wenn jemand seine Frau während ihrer Periode sagt, du bist geschieden. Wenn jemand seine Frau während der Periode sagt, du bist geschieden. Die erste Frage ist, darf man sowas machen? Die zweite Frage, zählt dieses Scheidungswort oder nicht? Und natürlich, ist das eine Scheidung nach der Sunna oder nicht? Und diese Fragen sind am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Und wie man eine richtige Scheidung nach der Sunna machen kann. Das geht hier um 5 oder 6 Themen und da könnte man noch andere Themen dabei erzählen. Aber wichtig ist erstmal, barakallahu fikum, dass man diese Geschichte kennt. Die Frau von Ibn Umar hatte ihre Periode, hätte ihre Blutphase. Wir wissen, eine Frau hat Reinphase und Blutphase. Blutphase dauert vielleicht 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage, ist von einer Frau zu der anderen unterschiedlich. In dieser Blutphase hatte Ibn Umar hier gesagt, du bist geschieden. Umar al-Khattab ging zum Propheten. Er sagte ihm, Mein Sohn hat das gemacht. Der Prophet sagte, befehle ihm, und das ist ein Befehl, dass er sich zurücknimmt. Und jetzt, das ist die erste, barakallahu fikum, unterschiedliche, sage ich jetzt, oder das ist die erste Diskussion, die die Gelehrten auch diskutiert haben. Wenn jemand seine Frau während ihrer Menstruation verlassen hat, muss er sie zurücknehmen oder kann er sie zurücknehmen? Bei Al-Imam Malik, eine Meinung von Imam Ahmed und auch bei Abu Hanifa, die sagen, der muss sie zurücknehmen. Bei anderen, die sagen, der kann sie zurücknehmen. Und das ist nicht unbedingt, und die meisten Gelehrten sagen, das ist seine Wahl. Er kann sie zurücknehmen, aber er muss nicht. Wenn er sie zurückgenommen hat, dann muss er warten, pass auf bitte, muss er warten, bis sie ihre Reinphase hat. Und dann bekommen sie noch Blut, und dann Reinphase, und dann Blut, und danach kann er entscheiden, ob er sich von ihr scheiden lassen will oder nicht. Das wird in diesem Zusammenhang, sollte man 2 Monate warten, bis er die Entscheidung getroffen hat, diese Frau zu verlassen oder nicht. Weil der Islam so ist, dass der Islam diese Ehebund schützt und nicht einfach die Ehe kaputt, sage ich jetzt, als ausgeschieden erklärt sofort. Dann barakallahu fikum, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung von Muslim, wenn sie auch schwanger ist, das heißt, wenn sie schwanger ist, dann kann er sich auch von ihr scheiden lassen. Weil manche Leute sagen, wenn die Frau schwanger ist, dann darf man keine Scheidung machen. Das stimmt nicht. Man darf Scheidung machen, wenn die Frau schwanger ist. Aber ihre Anzahl Tage oder Wartezeit, ihre Idda, ist dann bei der Entbindung, bis zur Entbindung. Aber bei einer normalen Frau, ihre Idda ist 3 Perioden nach der Scheidung. Und jetzt, barakallahu fikum, kommt die andere Sache. Der Prophet sagte, das ist die Idda. Das sind die Anzahl Tage. Das wird so fängt die Idda an. Wenn ein Mann mit seiner Frau kein Geschlechtsverkehr gehabt hat und sie ist in reiner Phase, der sagt ihr, du bist geschieden, dann wartet sie. Eine Periode, eine Blutphase, Blutphase, Blutphase, danach ist sie sozusagen eine freie Frau. Und das sind die Idda. Die Idda bei einer normalen Scheidung ist 3 Perioden. Bei schwangerer Frau, bis sie entbunden hat. Bei einer Frau, die kein Heil, die keine Menstruation mehr hat, dann ist es 3 Monate. 3 Monate. Und so rechnet man in diesem Zusammenhang. Dann kommen wir zu der Überlieferung. Der hat gesagt, وَحُسِبَ التَّطْلِقَ. Es wurde als Scheidungswort gezählt. Aber wer hat das gezählt als Scheidungswort? Ibn Umar, Umar oder der Prophet? Wir wissen nicht. Wir wissen nicht genau. Wenn das der Prophet ist, dann heißt das, wenn man auch seine Frau während seiner Frau während ihrer Periode sagt, du bist geschieden, dann zählt das. Wenn aber das nicht der Prophet Muhammad sallam ist, dann können wir das nicht als Beweis nehmen, weil in einer anderen Überlieferung, es gibt bei Abu Dawud, dass er gesagt hat, وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. Das wird er hat das nicht, er hat das als nicht betrachtet. Das bedeutet, das zählt nicht als Scheidung. Das zählt nicht als Scheidung. Aber einige Gelehrten sagen, وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا, die haben gesagt, das heißt, وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا, das bedeutet, er hat ihm nicht gesagt, du hast falsch oder richtig gemacht in diesem Zusammenhang. Ja, das bedeutet, وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا, das heißt, der Prophet hat ihm nicht gesagt, du hast einen Fehler begangen oder du hast eine Sünde begangen. Und noch dazu, barakallahu fikum, die Gelehrten, die gesagt haben, der Prophet sagte, مُرْهُ فَلْيُرَاجِحَا, der hat ihm gesagt, er muss sie zurücknehmen. Und zurücknehmen heißt, dass diese Scheidung gezählt ist. Aber die anderen sagen, zurücknehmen heißt nicht unbedingt, dass er Scheidung gemacht hat. Es kann sein auch, dass ein Mann mit seiner Frau Probleme hat und die Frau ist bei ihrer Familie und dann nimmt er sie zurück, aber der hat keine Scheidung gemacht. Deshalb bleibt die Sache barakallahu fikum heikel und bleibt die Sache umstritten zwischen den Gelehrten. Die meisten Gelehrten heutzutage sagen, oder die Großgelehrten, die sagen, eine Scheidung während der Menstruation einer Frau zählt nicht. Andere sagen, das zählt nicht, weil wa husibat tatliqa. Und Ibn al-Qayyim hat früher etwas gesagt. Und dann später von Scheidung ist nicht nach den, wenn jemand eine Scheidung nicht nach der Sunna gemacht hat, dann zählt das nicht. Weil die sagen, der Prophet sagte, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad, wer in unserer Sache oder in unserer Religion etwas einführt, was nicht von dieser Religion ist, dann ist das zurückzuweisen, abzuweisen. Das heißt, diese Tat ist nicht richtig. Und deshalb haben sie gesagt, ja, diese Scheidung während ihrer Periode oder während ihrer Menstruation, das ist Talaq Bid'i. Das ist eine Art von Talaq, die nicht von der Sunna ist. Und weil der Prophet sagte, jede Bid'a ist zurückzuweisen, dann zählt das nicht. Aber als Beweis, das zu nehmen diesbezüglich, könnte man auch das nicht hundertprozentig bestätigen. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, aus dem Ganzen kann man sagen, eine richtige Scheidung nach der Sunna ist so: Man sollte mit der Frau keinen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Die Frau soll in ihrer Reinphase sein, das wird keine Blutphase. Und er soll ihr nur einmal sagen, du bist geschieden. Das ist die richtige nach der Sunna Scheidung. Wenn man was anderes macht, dann hat man Fehler begangen. Auch wenn sie schwanger ist, die Frau. Und das ist übrigens der Beweis, dass die schwangere Frau allgemein keine Periode bekommt. Es kann sein, dass eine schwangere Frau auch Blut bekommt. Kann sein. Und Periode normal. Aber das ist selten. Und es gibt solche Fälle. Es gibt solche Fälle. Aber allgemein, die Frau, die schwanger ist, die bekommt keine Menstruation. Und noch dazu, barakallahu fikum, hier ist der Beweis, dass der Mann das Recht hat, seine Frau zurückzunehmen, wenn auch ihr Vertreter oder sie selber nicht will nach einer Scheidung, weil der Prophet sagte, befehl ihm, dass er sie zurücknimmt. Und das sind die Themen, die mit dieser Sache verbunden sind. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, kana at-talaqu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. أنا بمعنى مهلة. بمعنى مهلة. طبعا الحديث عند الإمام مسلم وهو صحيح. وظاهر كلام ابن عباس أنه كان هناك إجماع على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. لما يقول واحد لزوجته طالق طالق طالق، فقال ابن عباس رضي الله عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من عهد عمر، كان لما يقول رجل لزوجته طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق يقع طلقة. أما فيما بعد ماذا قال عمر؟ إن الناس قد استعجلوا في هذا الأمر، فلذلك نمضيه عليهم، يعني صار الناس يطلقوا كثير، فحتى يوقف هذه المسألة قال نمضيه، ليقول طالق طالق طالق. ظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك، وأجيب عنه بستة أجوبة. الأول أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره صلى الله عليه وسلم. كما في رواية أبي داود عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ثلاثا. ولكن يا أخوة، النسخ غير مشهور، وإذا كان هذا الكلام كلام ابن عباس صحيح فإنه يضعف قول عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، إلى آخر الكلام، فلو أمضيناه عليهم. لذلك قال ابن عباس، قال: لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر أجازه عليه. الثاني أن حديث ابن عباس مضطرب، ولكن هذا حجة الاضطراب في حديث ابن عباس غير ثابتة. وسيأتي حديث راكانة تأييدا لقول ابن عباس. الثالث أن هذا الحديث أتى في صورة خاصة، وهي قول المطلق: أنت طالق طالق طالق. ولكن هذا أيضا بارك الله فيكم ما يكون، لأنه قول عمر رضوان الله عليه رأي. الرابع أن معنى القول كان الطلاق الثلاث واحدا، أن الطلاق الذي كان يوقع في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إنما كان يوقع في الغالب واحدة، لا يوقع ثلاثا. فمراده أن هذا إطلاق الذي أو طلاق الذين يوقعون ثلاثا كان يوقع في عهدي في ذلك العهد واحدة، ويكون قوله قول عمر يعني: فلو أمضيناه عليهم، بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث. وهذا الجواب يتنزل على قوله: استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، تنزيلا قريبا غير تكلف. ومعناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعه. وهذا التأويل رجحه ابن العربي. قال المؤلف: وهذا يتم إن اتفق على أنه إن اتفق على أنه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة. وحديث أبي راكانة وغيره يدفعه وينبو عنه قول عمر: فلو أمضيناه، فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دليل وقوعه في عصر النبوة. أي هذا الموضوع كان واقع في عصر النبوة، أنه يقول الإنسان طالق طالق طالق. الخامس أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع، فهو موقوف عليه، وهذا قول ضعيف، لأن ابن عباس يقول كان الأمر في عهدي، ولم يقول الصحابي كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون رأي. السادس أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ البتة، إذا قال أنت طالق البتة، كما سيأتي في حديث ركانة بعد قليل. بارك الله فيكم، ولكن هذا إيهام، والصحيح أن طلاق الثلاث طلاق بدعي، والصحيح أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. لأنه يا أخوة، الذي يقول لزوجته طالق فقد دخلت في العدة، ولا يستطيع أن يؤسس على طلاق في عدة. يعني يقول رجل لزوجته طالق، فدخلت العدة، وفي العدة ما يطلق، لأنه هي أصلا الآن دخلت العدة، فذلك يقع واحدة. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا في هناك دليل قوي على هذا، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام الرجل فقال: يا رسول الله أقتلهم؟ ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ذاك ما يستطيع الإنسان أن يأخذ بهذا الحديث. ولكن هناك حديث واضح في هذا بارك الله فيكم، وهو حديث عبد الله بن عباس كذلك قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثة. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجعها فإنها واحدة. ولكن هذا الحديث فيه مقال، لأن فيه ابن إسحاق، ولكن بارك الله فيكم إن صح هذا فالمسألة أصبحت واضحة، وسيأتي فيما بعد في هذا الحديث. طبعا بارك الله فيكم دليل هذا الحديث، دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد علمت، راجعها. الذي يطلق ثلاثا ما يراجع زوجته، فلم يعدها ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عدت واحدة لكلام ابن عباس. طبعا هذا الحديث كذلك دليل على إرسال الثلاث تطليقات في مجلس واحد يكون تطليقة واحدة، وأهل العلم اختلفوا على أربعة أقوال في هذه المسألة. الأول أنه لا يقع بها شيء، يعني لما يقول رجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو طالق طالق طالق، قال: ولا يقع شيء. لقولهم نفس الكلام، أنه طلاق بدعة، أنه طلاق بدعي. أما الثاني أنه به يقع الثلاث، وإليه ذهب عمر بن عباس وعائشة ورواية عن علي رضي الله عنهم والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف الأغلبية يعدها واحدة. طبعا واستدلوا بآيات الطلاق، وأنها لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث، واستدلوا بأن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر أو لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحة جمع الثلاث على وقوعها. وأجيب على أن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث، لأن النهي إنما هو في طلاق رافع لنكاح، والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها، ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد، سواء فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على المطلوب. فإذن بارك الله فيكم التصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد لا يدل على المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منه في المجلس أنه هل هذه كانت الأولى ولا الثانية والثالثة، ما نعرف نحن، هو طلق زوجته ثلاثة، ولا هل كانت في مجلس واحد، ما في مثل هذه المرأة. القول الثالث أنها تقع بها واحدة رجعية، وكذلك هو مروي عن علي وابن عباس، ونصره ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بحديث ابن عباس أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر. القول الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث على المدخول بها ويقع على غير المدخول بها واحدة، وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس، ولي ذهب إسحاق بن راهويه، واستدلوا بما وقع في رواية أبي داود: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ضعيف. ولكن بارك الله فيكم المؤلف يقول: واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا، وفي كتب الفروع ينفقه أقوال واختلاف في التفرقة بين هذه الألفاظ لم تستند إلى دليل واضح، وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال، وأطبق أهل المذاهب الأربع على وقوع الثلاث متتابعة لإمضاء عمر لها، واشتد نكيرهم على من خالف ذلك، وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين، وعوق ابن تيمية بسبب الفتيا بها، وطيف بتلميذه ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث. ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة، مسألة فرعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، فلا نكير على من ذهب إلى أي قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف. وها هنا يتميز المصنف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال. إذن بارك الله فيكم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وما فيها نكير، ولو أن الدليل مع الذي يقول أن الثلاث طلقات أو طلقات تعتبر واحدة. بارك الله فيكم. ابن عباس رضي الله عليه إبليفته dass der Prophet sagte, Ibn Abbas, die Scheidung war in der Zeit vom Propheten Muhammad und Abu Bakr und 2 Jahre von der Zeit von Umar, von der Führung von Umar. Die 3-mal Scheidungen waren einmal gezählt. Das heißt, wenn man 3-mal Scheidung macht, zählt nur einmal, nicht 3-mal. Wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. In einer Sitzung hintereinander. Oder er sagt ihr, du bist geschieden, 3. So. Umar sagte, die Leute haben in dieser Sache sich beeilt. In einem Thema, dass man dafür Geduld nehmen kann. Und wenn wir das machen, also wenn wir das annehmen, dann werden wir das bestätigen. Das heißt, Barakallahu fikum, das ist bei Muslim. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden, 3-mal. Du bist geschieden, 3-mal. Du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden. Dann zählte das zur Zeit vom Propheten Abu Bakr und 2 Jahre vor der Zeit von Umar als 1-mal, nicht 3-mal. Aber als die Leute diese Sache sehr viel gemacht haben, dann hat Umar gesagt, okay, wir werden das zählen. Damit, Umar wollte damit etwas schaffen, dass die Leute nicht mit dem Wort Scheidung spielen. Die Gelehrten haben diese Überlieferung nicht ganz angenommen. Und die haben 6 Antworten auf diese Art von Konsens, was Ibn Abbas hier, radhiyallahu anhu, überliefert. Wenn ein Sahabi sagt, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir das getan oder wurde das gemacht, dann ist das eine Konsens, solange wir keine Überlieferungen haben, die das widersprechen. Aber die Gelehrten trotzdem haben gesagt, nein, diese ist keine Konsens, und die haben natürlich 6 Antworten auf diese Überlieferung gebracht. Das erste ist, die haben gesagt, diese Überlieferung wurde annulliert. Diese Überlieferung wurde annulliert, indem sie gesagt haben, am Anfang war die Sache so, und dann wurde das annulliert. Damit wurde das aufgehoben. Und diese Aussage, Barakallahu fikum, kann man nicht bestätigen, dass das aufgehoben ist. Weil es keine Beweise, es gibt keine vorhandene Beweise, dass man sagt, ja. Zweitens, Barakallahu fikum, die Gelehrten da sagen, die Überlieferung von Ibn Abbas ist heikel, ist umstritten, weil es gibt manchmal dass die Leute etwas erzählt haben von Ibn Abbas und an Überlieferungen, das ist nicht das Gleiche. Deshalb haben sie gesagt, das wird nicht angenommen. Und dies auch kann man nicht bestätigen. Dies auch kann man nicht bestätigen, weil in anderen Hadithen schon vorkommt, dass die drei Scheidungen oder dass der Mann dreimal seiner Frau sagt, du bist geschieden dreimal oder du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden hintereinander in einer Sitzung. Die haben gesagt, das zählt nicht. Es gibt so eine Überlieferung und das werden wir erklären. Drittens, Barakallahu fikum, da haben sie gesagt, diese Überlieferung von Ibn Abbas gilt nur für eine spezifische Angelegenheit. Und zwar, wenn man sagt, seiner Frau, du bist geschieden, dann du bist geschieden, du bist geschieden. Und da haben sie gesagt, zur Zeit vom Propheten, die Leute haben die Wahrheit gesprochen. Und wenn er sagt, du bist geschieden, und beim zweiten Mal und dritten Mal, der will das nur bestätigen und nicht so ein Scheidungswort nochmal anfangen. Und das war Barakallahu fikum, man kann das nicht bestätigen, obwohl Al-Imam Nawawi sagt, das ist die beste Antwort auf Hadith von Ibn Abbas. Warum sagen sie das? Weil wenn jemand seiner Frau sagt, du bist geschieden, wenn jemand seiner Frau sagt, du bist geschieden, dann tritt diese Frau in diese Wartezeit ein. Und in der Wartezeit gibt es keine Scheidung mehr. Die kann sich nicht in der Wartezeit scheiden lassen. Der Mann. Aber wenn man sagt, du bist geschieden, und der will man sozusagen nochmal bestätigen, dass man gesagt hat, du bist geschieden, nochmal du bist geschieden, und nochmal du bist geschieden, als Bestätigung, nicht als neue Scheidung, dann ist das kein Problem. Und so haben sie gesagt, das ist hier damit gemeint. Aber das kann man auch nicht bestätigen, weil man nicht weiß, was die Leute in ihren Herzen haben. Viertens, die vierte Antwort, die haben gesagt, das dreimal sagen, du bist geschieden, dass diese Sache zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam nicht passierte. Und das kann man nicht sagen, weil das sowas passierte. Dann fünfte Aussage oder Antwort, sie haben gesagt, das was Ibn Abbas überliefert hat, das ist Mawquf. Das bedeutet, da kann man nicht sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sowas bestätigt hat. Und man kann das nicht behaupten, weil wir in der Religion eine Regel haben, wenn ein Sahabi über etwas erzählt, was er natürlich nicht selber wissen kann, dann kann man nur das gelernt vom Propheten Muhammad sallam. Und hier Ibn Abbas sagt, das war zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wird der erklärt, er beschreibt die Lage in der Zeit des Propheten und er sagt nicht meine Meinung. Sechstens, Barakallahu fikum, die haben gesagt, wenn man seine Frau sagt, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden oder du bist geschieden drei, dann meint er endgültig. Und da haben sie gesagt, ja, weil das ist damit gemeint. Aber dies auch, Barakallahu fikum, kann man nicht bestätigen. Deshalb, das bleibt, dass die Überlieferung von Ibn Abbas authentisch ist und dass dies, was Umar ibn Khattab gemacht hat, war eine Meinung von Umar, damit er etwas verhindert, was die Leute damals gemacht haben. Natürlich, man könnte Hadith 996 als klaren Beweis nehmen, dass wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden dreimal, das gilt nur einmal, aber leider diese Überlieferung ist schwach. Und zwar Mahmud ibn Labid erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder dem Propheten wurde erzählt. Jemand hat dem Propheten erzählt, dass ein Mann seiner Frau dreimal oder sich von seiner Frau dreimal scheiden lassen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich aufgeregt und er sagte, es wird mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala gespielt und ich bin unter euch. bis ein Mann stand und er sagt, soll ich ihn töten? Diese Überlieferung ist bei An-Nasa'i, aber leider, diese Überlieferung ist auch nicht authentisch. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist nicht authentisch, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Aber als Beweis könnte man noch die Überlieferung von Ibn Abbas selber auch nochmal nehmen, und zwar, das ist Hadith 997, Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, sagte, Abu Rukana hat seine Frau, Rukana, verlassen, hatte sich von ihr scheiden lassen. Der Prophet sallam, sagte, nimm deine Frau zurück. Der sagte, o Gesandter Allahs, ich hab mich von ihr dreimal scheiden lassen. Der Prophet sallam, sagte, ich weiß das, aber nimm sie zurück. Das ist bei Abu Dawud. Und bei Imam Ahmed, Rukana hat seine Frau verlassen. Und er hat ihr in einer Sitzung, passt auf bitte, in einer Sitzung, dreimal, du bist geschieden, gesagt. Und er war dann traurig. Der Prophet s.a.w. sagte ihm, nimm sie zurück, weil das eine Scheidung zählt. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed, aber die ist nicht so ganz authentisch. Und die dritte ist bei Abu Dawud. Rukana hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und seine Frau hieß Sahima. Der hat ihr sozusagen endgültige Scheidung gegeben. Und er sagte, Wallah, ich wollte damit nur ein Scheidungswort sagen. Der Prophet sallam, sagte ihm, du kannst sie zurücknehmen. Aber diese Überlieferung auch ist schwach, barakallahu fikum. Deshalb, nachdem das Ganze, was ich erklärt habe, ich weiß, dass die Sache ein bisschen heikel ist und das schwer zu verstehen, und ich will gerne etwas verstehen, dass ich nicht Bahnhof spreche, ja? Dass ich nicht Bahnhof spreche. Deshalb, barakallahu fikum, sage ich, die Gelehrten haben vier Ansichten diesbezüglich. Die Gelehrten haben vier Ansichten diesbezüglich. Wenn man seiner Frau, bitte aufpassen, wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden, oder auf Arabisch sagt man, Taliq Salasa, du bist geschieden drei, auf einmal so. Ist bei manchen Gelehrten das gar nicht. Die sagen, das ist Talaq Bid'a, und da habe ich das schon erwähnt, die sagen, diese Gelehrten, der Prophet sagt, wer etwas in unserer Religion, wer etwas in der Religion einführt, was nicht unser Auftrag ist, es zurückzuweisen und das zurückzugeben. Und da hat man ihre Beweise schon erklärt. Zweitens, die sagen, wenn man, die zweite Ansicht, und das ist die Ansicht von Umar und Aisha und Ali und die vier Rechtsschulen, das wird von Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i und die meisten Gelehrten, die sagen, die dreimal zählen, dreimal wirklich. Das wird, wenn man seiner Frau sagt, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden, dann ist diese Frau ihm verboten und er kann sie nicht mehr zurücknehmen, außer dass sie einen anderen Mann heiratet, ohne dass man das vereinbart und dass sie dann geschieden wird von dem anderen Mann, dann kann der erste sie heiraten. Ohne aber Konstruktion und ohne sozusagen Vereinbarung. Und die nehmen als Beweis dafür, dass Uweimir al-Ajlani seine Frau verlassen hat mit dreimal Scheidung im Beisein vom Propheten Muhammad sallam. Aber hier, Barakallahu, und der Prophet hat nicht dazu gesagt. Aber dies, Barakallahu fikum, heißt nicht, dass der Uweimir der Frau gesagt hat, oder dass Uweimir seine Frau gesagt hat, du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden bei dem Propheten. Da steht nur, Uweimir hat sich von seiner Frau dreimal scheiden lassen. Die können zusammen sein oder die können nicht zusammen sein. Und weil der Prophet sallam, ihn nicht gefragt hat, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Da kann man das nicht als Beweis nehmen. Und als Beispiel hier, ein Mann, Aisha hat erzählt, dass ein Mann sich von seiner Frau dreimal scheiden ließ. Die hat einen anderen Mann geheiratet und der andere Mann hat sich von ihr scheiden lassen. Und dann hat man ihn gefragt, o Prophet, darf der erste Mann die Frau heiraten? der hat gesagt, bis der Zweite mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und er hat ihm nicht gesagt, zum Beispiel, wann hat er die Scheidung gemacht und so weiter. So, barakallahu fikum, man kann das nicht als Beweis nehmen. Uweimer nicht und diese andere auch nicht. Drittens, barakallahu fikum, die Gelehrten, einige Gelehrten sagen, das gilt einmal Scheidung und das ist von Ali ibn Abbas und das ist natürlich auch die Ansicht von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und von seinem Schüler ibn al-Qayyim. Und viertens, barakallahu fikum, manche Gelehrten sagen, wenn der Mann schon Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt hat und er sagt ihr, du bist geschieden dreimal, dann gilt das dreimal. Und wenn nicht mit ihr geschlafen hat oder intim geworden ist, dann gilt das nur einmal. Und natürlich da sage ich jetzt, diese Erklärung hat keinen Beweis. Deshalb bleibt die Sache so, wer seiner Frau sagt, du bist geschieden dreimal in einer Sitzung oder dreimal hintereinander, oder der sagt, du bist talak verlassen, es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten, zwei Ansichten. Manche sagen, das gilt dreimal und andere sagen, das gilt nur einmal. Und diese Sache ist eine umstrittene Sache, man darf nicht gegeneinander deswegen werden und man darf nicht fanatisch sein für eine Meinung und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und leider durch diese, da sage ich jetzt, Diskussion wurden einige Gelehrten ins Gefängnis geschickt und die wurden gefoltert, wie zum Beispiel Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim. Übrigens, man hat Ibn al-Qayyim auf ein Kamel gefesselt und hat man Ibn al-Qayyim in der Stadt so mit dem Kamel führen lassen und gesagt, Leute, schaut mal, dieser Mann, der sagt, wer seiner Frau sagt, du bist geschieden, dreimal, das gilt nicht. Und Ibn Taymiyyah dafür wurde er ins Gefängnis geschickt und die wollten ihn töten, weil er eine andere Ansicht getroffen hat als die Gelehrten in seiner Zeit. Und die waren von Al-Asha'ira und Aqidah-mäßig waren die nicht in Ordnung und auch in Fiqh-mäßig, die waren fanatisch, mit Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Deshalb, das ist eine umstrittene Sache und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wenn die Gelehrten unterschiedliche Ansichten mit Beweisen haben, dann müssen wir, barakallahu fikum, nicht gegeneinander werden. Und wir dürfen nicht gegeneinander werden. Und wir müssen sagen, es gibt hier unterschiedliche Ansichten. Derjenige, der richtig gesagt hat, bekommt zweimal Lohn. Und derjenige, der falsch gesagt hat, bekommt man einmal Lohn. Solange diese Leute, die diese unterschiedlichen Ansichten haben, Gelehrten sind, vertrauenswürdige Leute sind, mit Wissen reden und mit Beweisen argumentieren. Aber wenn jemand ohne Beweise kommt oder ohne Wissen ist oder kein Gelehrter ist und er fängt an, gegen die Ansichten der Gelehrten zu sprechen, dann wird von solchen Leuten nicht angenommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich weiß, das ist ein bisschen länger heute geworden, weil wir auch, barakallahu fikum, zu spät angefangen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. ومجد الله سبحانه وتعالى وسعود المسلمين في الإسلام في استجن. المسألة الأخيرة قبل ما ننتهي فقط ننتبه للمسألة حتى ما نضيع لأنه أنا أعلم الذي تكلمت عليه اليوم مبحث يحتاج إنه الإنسان يكون عنده علم في هذه المسألة. بارك الله فيكم. الذي يريد أن يطلق زوجته على السنة يطلقها في طهر لم يمسها فيه بقولي أنت طالق. فإذا قال لها أنت طالق طالق طالق عند بعض أهل العلم يقع ثلاثا وعند بعض أهل العلم يقع واحدا، ما الفرق بين وقوع الطلاق ثلاثا واحدا؟ أما الثلاث يعني أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بغير اتفاق، لأنه إذا صار اتفاق صار محلل، نكاح المحلل ومحلل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهما، فنسأل الله السلام، وقال عنه التيس المستعار، التيس المستعار والعياذ بالله. ذاك انتبهوا، قال حتى تذوق عسيلتها، حتى تذوق منها. فهذا يعني الصحيح أنه إذا قال لزوجة أن الإنسان ينتبه في قضية الطلاق، هذه الكلمة ما يخرجها، وسيأتي معنى الحديث، بارك الله فيكم. ثلاث جدهن جد أو جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. سيأتي معنا هذا الحديث فيما بعد. إذا بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا الأمر، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. تعمد فيها بارك الله فيكم. بس وعند فيهم تعمد فيها بس بكومن فون دم غنسن وانت عيش بس فيه وقتك مختاب بارك الله فيكم بزاخر السو der jenige der sich von seiner Frau scheiden lassen will der soll sich richtig überlegen und wenn er diese Entscheidung getroffen hat dann soll er das machen in einer Reihenphase von seiner Frau wo er mit ihr kein Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das wird angenommen, ein Mann hat mit seiner Frau Geschlechtsverkehr gehabt und dann hat er die Entscheidung getroffen, er will sich von ihr scheiden lassen. Wenn er das richtig machen will nach der Sunna, der soll warten, bis sie ihre Periode bekommt, dann Reihenphase bekommt und der soll mit ihr kein Intimität haben in dieser zweiten Reihenphase. Bis sie nochmal Blut bekommt und nochmal rein wird, dann entscheidet er. Wenn man das richtig machen will. Aber wenn man ihr sagt, du bist geschieden, das gilt. Aber wenn man ihr sagt, du bist geschieden, dann bei manchen Gelehrten gilt das dreimal und bei manchen Gelehrten gilt das einmal. Was ist der Unterschied zwischen dreimal und einmal? Dreimal heißt, diese Frau ist ihm verboten geworden und er darf sie nicht zurücknehmen, außer dass diese Frau einen anderen Mann heiratet, ohne Vereinbarung, ohne sozusagen Konstruktion dieser Heirat. Weil wenn sie das konstruieren oder vereinbaren, dann ist das diese Art von Heirat, dass der Prophet ﷺ hat das verdammt, derjenige, der das macht. Das wird das Nikah al-Muhallil wal-Muhallil lahu. Also derjenige, der eine Scheidung oder eine Wiederheirat nach einer dreimaligen Scheidung erlauben wird, indem er eine Frau heiratet. Und das geht nicht in unserer Religion. Wenn man aber ein Scheidungswort gesagt hat, dann die Frau tritt in ihrer Wartezeit oder Anzahl Tage und der Mann kann sie zurücknehmen. Und das ist der Unterschied. Und als Schluss für unseren Unterricht für heute, man muss Allah fürchten und man muss aufpassen. Das ist nicht Spaß und das ist kein Spielchen, dass man bei jedem Problem sofort seine Frau sagt, du bist geschieden. Es gibt manche Leute, wenn sie ein bisschen sich aufregen, dann sofort, du bist geschieden. Das ist kein Scherz, dass man sagt, seine Frau, du bist geschieden. Und der Prophet ﷺ sagte, drei Themen, Scherz oder Spaß in diesen Themen ist wahr oder echt. Und auch, wenn das wahr ist, dann ist das wahr. Also wenn du das als Spaß machst oder Scherz machst, dann ist das wahr. Und wenn du das als wahr machst, dann ist das wahr. Heiraten, Scheidung und nach der Scheidung eine Frau zurückzunehmen. Al-Raja heißt es. Und diese Überlieferung ist bei Al-Arba'a und außer Al-Nasa'i, das wird das bei Al-Tirmidhi und Ibn Dawud, Abu Dawud und Ibn Majah, außer Al-Nasa'i. Und das ist bei Al-Hakim. Das ist bei Al-Hakim. Und diese Überlieferung ist Hassan. Das ist bei Abu Dawud. Somit auch haben wir diese Überlieferung gemacht. Deshalb, barakallahu fikum, wir fangen das nächste Mal mit Hadith Nummer 1000, inshallah. Das bedeutet, wir haben so 1000 Hadithe von Subul As-Salam zu Ende geführt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. 1000 Hadithe, barakallahu fikum, haben wir schon gehabt, weil dieser Hadith 999 schwach ist, da brauchen wir das nicht. Barakallahu fikum bi hadha al-amr, wasalna ila hadith raqam 1000. Yani, nahnu darasna fi hadhihi as-sinin 1000 hadithan. وكل حديث تقريبا أحيانا تكلمنا عن حديثين أو ثلاثة يعني في هذا الوقت تقريب 3000 حديث تكلمنا عنها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجعله في ميزان حسنات الجميع. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا أو خطأنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Und entschuldigen wir für die Verspätung für heute. Normalerweise machen wir bis 20 Uhr. Das ist ein Modul, das ist schon. Von 2007. Drei Jahre. Wir machen Zubul Salam seit 3 Jahren. Ein Bruder fragt, der sagt, ihr habt 1000 Hadithe, wie lange? Das sind schon 3 Jahre, Barakallahu fikum. Das wird, wir machen diesen Unterricht seit 3 Jahren. Mehr. Sie haben gelesen? Gelernt. Gelernt? Gelernt. Ja. Sie haben vor 3 Jahren gelernt. Nicht vor. فور معناتها قبل. هو. ü. لا مو ü. ü. لا. نعم. في ما خلنا دويش كورسية. ما بتخبز ich بعد وين ايش ايش لازم الانسان تبعك يكون ورا ايش ليش مش اخ ايش ايش sagen die anderen ich ich phonetic يلا بقى لك اليوم على لازم توديني ما شاء الله. طيب خير إن شاء الله. يبغون نشوفنا من إنترنت. we können ein bisschen Fragen annehmen إن شاء الله. ich komme in 5 Minuten. in 5 Minuten komme ich wieder bis in Italien und dann machen wir die Fragen. schickt eure Fragen bitte zum Thema erstmal. zum Thema. schickt eure Fragen zum Thema an die Admin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن انطردنا.